Wien 2, Sebastian Kneipp, Gasse 10. Wohnung der Familie Steininger. Meine Familie lebte in der Sebastian-Kneipp-Gasse im letzten Stock. In einer Zimmerküche-Kabinettwohnung lebten meine Großmutter Marie Steininger, meine Tante Helene Wolf, meine Eltern und wir Kinder. Mein Vater kam aus einer jüdischen Familie, meine Mutter war Christin. Deshalb wurde er verschont. Aber seine Mutter und seine Schwester wurden abgeholt. Es war schrecklich. Meine Mutter wollte ihnen noch winken, da hat man ihr gesagt, lassen Sie das, sonst werden Sie auch gleich mitgenommen. Mein Vater war auch dabei und hat furchtbar gelitten. Er ist dann herzkrank geworden. Auch dass man, als mein jüngster Bruder Willibald geboren worden ist, aus rassischen Gründen verboten hat, in ein Krankenhaus zu gehen und die Geburt zu Hause stattfinden musste, hat ihn sehr aufgeregt. Er ist schon 1951 mit 42 Jahren gestorben. Margarete Freundhaler. Marie Steininger, geboren am 11.11.1883, wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert und starb dort am 31.03.1943. Helene Wolf, geboren am 19.04.1913, wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert und im September 1943 in Auschwitz ermordet.